jo. Guten Tag, meine Damen und Herren. Oh, jo. Ich möchte Ihnen die neueste Nummer präsentieren. Oh, jo. Die neueste Nummer von Belgien. Klatsch in die Hände.